So ein Mann denn gar kein Herz? Wie kann ein Mensch so schnell vergessen? Ich bin ganz fassungslos vor Schmerz. Er tut schon jetzt nach wenigen Stunden, als ob er nichts mehr davon weiß. Dass wir in Liebe uns gefunden, ist dieser König denn aus Eis? Des Mannes Liebe schwindet leicht, wenn er, was er gewollt, erreicht. Doch grad bei ihm hofft ich so sehr, dass er mal anders als die anderen Männer wär. Wie kann ein Mann sich so verändern? Wie kann ein Mann so treulos sein? Warum sind Männer so vergesslich? Ich find das hässlich, ich find das grässlich. Wie kann ein Mann sich so verändern? Wie kann ein Mann so herzlos sein? Sagt, kann man sich, so frag ich mich, in einem Mann so schrecklich irren? Erst voll Gefühl und jetzt so kühl kann der Geliebte so verwehren. Ein kurzes Glück, ein Augenblick war mir vom Schicksal zugedacht. Ich bin entsetzt und frag mich jetzt, ist dies der Mann von heute Nacht? Wie kann ein Mann sich so verändern? Kann ein Mann so treulos sein? Warum sind Männer so vergesslich? Ich find das hässlich, ich find das grässlich. Wie kann ein Mann sich so verändern? Wie kann ein Mann so verändern?